WDR-Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Und das Thema heißt Geld. Ich möchte sehr gerne heute Nacht mit sehr reichen und vermögenden Menschen sprechen. Ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die sehr, sehr wenig Geld haben und arm sind. Und auch gerne mit Leuten, die, ja, unmoralische Dinge getan haben des Geldes wegen oder die einen großen Lotteriegewinn eingefahren haben oder vielleicht eine richtig fette Erbschaft gemacht haben. Und zu dem Thema gehört natürlich auch das Kritische. Gerne möchte ich auch noch sprechen mit einem Kapitalismuskritiker, der Auffassung ist, mit dem Geld, das ist alles nicht in Ordnung, wie das hier so läuft. Das ist falsch verteilt. Man könnte es besser machen und gerechter. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Heinz und ist 60 Jahre alt. Hallo, grüß dich, Jürgen. Guten Morgen, Heinz. Ja, und ich grüße natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer von 1Live. Das ist sehr nett. Und ich grüße sogar den Kapitalismuskritiker, muss ich sagen, der dann wahrscheinlich später noch kommt. Der wird später kommen. Ja, wobei die Kritik am Kapitalismus weniger bringt, weil ohne Kapitalismus, glaube ich, geht es noch schlimmer in der Welt zu. So, dann ich gehe davon aus, dass du ein Freund des Kapitalismus bist. Naja gut, also ich bin ein Freund der freien Marktwirtschaft, sagen wir es mal so. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn heute das ganze Vermögen auf der Welt, und es ist richtig, es gehört einigen Schwerreichen und es sind leider sehr viele sehr arme Menschen auf der Welt, aber wenn es heute verteilt werden würde auf der ganzen Welt, dann garantiere ich dafür, dass spätestens in einem Jahr es wieder einige Schwerreiche gibt und leider wieder einige sehr arme Menschen geben wird. Eine interessante These. Ist das System so? Ja. Und die am meisten kritisieren, haben leider am allerwenigsten, aber das ist kein Grund zu kritisieren, sondern das ist eher ein Grund, sich zu motivieren, um auch Erfolg zu haben. Hast du Erfolg in deinem Leben gehabt? Ich hatte das Glück, Erfolg zu haben, aber es flog ja niemals selbst durch die Fenster. Bist du ein wohlhabender Mann? Das würde ich deutlich behaupten, ja. Ah. Ich grüße auch alle aus Mallorca, das ist, wo ich mich gerade aufhalte. Aha. Und ich hatte halt das Glück, seit jungen Jahren immer das Ziel zu verfolgen. Ich bin auch als Jugendlicher oft hingefallen. Ich habe mit null angefangen. Ja. Heinz, ich unterbreche dich mal, dann können wir uns ein besseres Bild von dir machen, bevor du so aus deiner Vergangenheit erzählst. Gestatte mir die indiskrete Frage, wie groß ist dein Vermögen? Gut, das wissen natürlich Steueranwälte am besten. Ich bin sehr zufrieden damit. Ungefähr? Ja, also schon um die 100. 100? Ja. Na, 1000 wohl nicht. Nein. 100 Millionen? Mit Sicherheit, ja. Du hast ein Privatvermögen von 100 Millionen Euro? Er arbeitet, ja. Jetzt falle ich aber um. Und du rufst jetzt gerade aus Mallorca an, von Mallorca aus? Wo wir wohnen, ja. Wie hast du dieses Vermögen zusammenbekommen? Ich habe ganz jung angefangen und ich habe, eigentlich ist es ja ganz komisch, mein Lehrer fragte mich als 8-jähriges oder 9-jähriges Kind, ich bin jetzt nicht mehr so sicher, wenn es war, was ich vom Beruf werden will. Und ich sagte ihm Millionär. Damals lachte die Klasse und der Lehrer, der fand es eher auch lustig. Also ich bekam dafür zumindest keine Watschen, wie man in Bayern sagt. Ja. Wenn man so einen Wunsch äußert, gehe ich mal davon aus, dass du gerade nicht aus reichem Elternhaus kommst. Ich komme aus sehr armen Verhältnissen. Aus sehr armen Verhältnissen. Meine Eltern, also mein leiblicher Vater war nach Australien ausgewandert, meine leibliche Mutter nach Norwegen. Ich wuchs bei der Großmutter auf. Aha. Meine Großmutter war Putzfrau in einer Metzgerei in Regensburg. Okay, dann kann ich mir vorstellen, wie es so zu Hause war. Kannst du wahrscheinlich nicht ganz, Jürgen, weil die Gegend, wo wir aufwuchsen, das war so ein, naja, man sagt so salopp Glasscherbenviertel dazu, ja. Mhm, es war eine extrem minderbemittelte Gegend, es war mit damals bereits extrem hohen Schlägeranteil und so weiter. Mhm. Also es war eine ungastliche Gegend. Was für eine Schulausbildung hast du dann gemacht? Was für einen Schulabschluss? Ich ging in die Hauptschule, das hieß damals Hauptschule, und kam dann in die Mittelschule. Ja. ich war immer, und das war eigentlich mein großes Übel damals, ich war ziemlich geistig flexibel, also clever in der Klasse. Ich war nie fleißig in der Klasse, weil ich wollte ja eigentlich nie auffallen. Aber allein wegen der Cleverness bekam ich dann jedes Mal, wenn ich auf die Straße ging, Prügel. Mhm. Ich bin zum Fußballplatz, ich habe Freude am Fußball gehabt. Und ich musste mich auf den Wegen zum Fußballplatz verstecken, weil ich wusste, wenn sie mich erwischen aus meiner Klasse, zack, habe ich schon wieder Prügel. Ja. Und das war eine Sache, da wollte ich raus. Ja. Ich habe gesagt, so will ich nicht mehr leben und das wollte ich schon als Kind aus dieser Sache raus. Aber das wollen natürlich ganz viele Leute, die aus der, damals haben wir es Unterschicht genannt, die aus der Unterschicht kamen, ja, wollten das. Wie hast du das denn dann geschafft, Mensch? Ja gut, da kamen jetzt viele, auch teilweise glückliche Aspekte zusammen. Meine Oma putzte bei einem Metzger und die lernte dann einen Mann kennen. Das hat mich eigentlich eher damals nicht betroffen. Ich war 7, 8 Jahre jung. Mhm. Und die beiden haben sich sehr gut verstanden, meine Großmutter und er. Meine Großmutter war Witwe, mhm, und es war halt ein Fürst. Also das klingt jetzt blöd, aber es war wirklich so. Der fiel nicht vom Baum, sondern der kaufte sein Fleisch in der Metzgerei. Und hat sich halt mit meiner Großmutter gut verstanden. Haben die angebandelt miteinander, oder wie? Genau, so, echt? So kann man das ja sagen. Es war wahrscheinlich mehr wie angebandelt, bloß ich habe die Nachtischleuchte nicht gehalten. Und aber der, irgendwie ungewöhnlich, der Fürst mit der Putzfrau? Ja, das ist alles möglich. Das war ja schon, wenn man jetzt da 60 Jahre zurückrechnet, im letzten Jahrhundert. Und da waren die Zeiten schon so modern. Mhm. Und auf jeden Fall, ich war das natürlich einzige Kind, was bei meiner Großmutter aufwuchs. Er mochte mich sehr. Wir fuhren zusammen in Urlaub 2-3 Mal nach Norwegen und in andere Plätze. Und dann hat er mich adoptiert. Und dadurch wurde ich im Alter von 8-9 Jahren sein Namensträger oder Namensnachfolger. Darf man den Namen nennen? Kennt man den Namen? Kann schon sein, dass man das durch Fernseher oder andere Dinge kennt. Und ich habe auch Bücher geschrieben und sonstige Dinge. Ja, dann sag, dann raus ja, damit. Wie ist dein Richtig? Fürst von seinem Wittgenstein. So. Und Und das hat er damals gemacht und dieser Namen, und das gebe ich ja zu, der hat schon Türen geöffnet. War denn der Fürst auch sehr wohlhabend und du hast viel geerbt? Überhaupt nicht. Keinen einzigen Euro habe ich geerbt. Also du hast nur den Titel geerbt? Nein, das ist auch ein niedriger Adel, das ist ja von seinem Wittgenstein und nicht zu seinem Wittgenstein. Ach so, okay, kenne ich mich nicht so aus in den Feinheiten. Ja, ich kannte mich auch nicht aus und mir ist es auch heute noch egal, weil ich bin derjenige, der ich bin und nicht der Namen, den ich trage. Aber, ja, aber... dieser Name hat Türen geöffnet und das habe ich natürlich genützt, diese Türöffnungen. Sehr clever. Ich bin schneller bei Chefsekretärinnen vorbeigekommen. Ich stand im Chefzimmer drin, natürlich, wo andere dann irgendwie ja, 2-3 Wochen Termine brauchten. Aber dann musste ich selber tanzen. Aber? Dann musste ich Leistung bringen. Also das alleine, das Türenöffnen, genügte ja nie, um Erfolg zu haben. Das glaube ich, das glaube ich. Und dann musste man definitiv Leistung bringen. Aber um ein Vermögen von 100 Millionen zusammenzukriegen. Das geht dann schnell und zwar, wenn man sich der Zeit anpasst wie ein Chamäleon. Was hast du denn, hast du Geschäfte gemacht oder was? Nein, ich habe ganz jung angefangen, ich glaube als 19-Jähriger, ich war Versicherungsvertreter. Dann habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, ich habe Lebensversicherungen verkauft zum Beispiel. Ja. Dann habe ich gemerkt, meine Kolleginnen und Kollegen, die kämpfen 3-4 Stunden lang, um irgendeinen Lebensversicherungsvertrag irgendeinem Kunden einzureden. Das kostet Zeit, das kostet Energie und meistens klappt es auch nicht. Ja. Dann haben wir gedacht, das ist sehr aufwendig. Ich habe mich dann ganz schnell ausgebildet für betriebliche Altersversorgungen. Mhm. Das war ja damals der Trick, weil ich mir gedacht habe, ich besuche einfach Unternehmer, die haben wenig Zeit und haben viel Mitarbeiter. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein ganz tolles Geschäft. Ich habe dann auf einen Schlag immer 8 bis sogar 50 Mitarbeiter mit Lebensversicherungen versichern können. Mhm. Die Firma hat es bezahlt, von der Steuer abgesetzt. Beide haben sich gefreut. Der Aber Chef alles, hat Steuern spart. Alles saubere Geschäfte. Natürlich, der Chef hat sich gefreut, dass er sich Steuern spart, die Mitarbeiter, dass sie finanziell abgesichert sind, zumindest klein fürs Alter. So, und ich habe natürlich dann 50 Mal so viel verdient, weil es ja 50 Lebensversicherungen waren. Ja. Dann habe ich die Agentur größer und größer werden lassen. Also ich hatte dann eine richtige Versicherungsagentur. Und diese Versicherungsagentur habe ich dann irgendwann mal, habe ich aus Zufall eine Auktion besucht, so eine Kunstversteigerung. Das war in München. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Zum Schluss hatte ich selber den ganzen Keller voller Vasen, Bilder und Dinge, die man eigentlich nicht braucht. Aber mir hat das so Spaß gemacht, mich hat es fasziniert. Ich habe gesehen, wie die Leute kaufwillig sind, die Show vom Auktionator. Und dann habe ich mal selbst angefangen, Auktionen zu organisieren. Ja. Und um das schnell zu machen, ich habe dann selber 15, 17 Jahre lang erfolgreich versteigert. Ich glaube, ich habe in Deutschland roundabout 300, 350.000 Kunden gehabt. Ich das war eine Show, das war Spaß, das war Auktion. Da kann man Geld meinen. Jetzt höre ich gerade, Heinz, dass wir ein Foto, dass wir Fotos haben. Aha, stell dir vor, der WDR oder ihr vom 1 Live seid gut drauf. Ja, alle. Ach du lieber Himmel, was sehe ich da? Ich sehe eine, was ist denn das? Ein ganz exklusives Haus, eine Villa. Die Farbe Orange. Ja, genau. Ist das? Ja, da rufe ich euch gerade an. Da lebst du, in dieser Villa? Ja, natürlich. Wie viel Quadratmeter hat die Villa? Roundabout 1200. 1200? Aber wir leben mit Personal hier. Natürlich, natürlich. Davon bin ich ausgegangen. Wie viel hat die, hast du die selbst errichtet und gebaut? Ich habe sie selbst gebaut. Das ist unser 11. Haus auf Mallorca. Und ich habe es Villa Colani genannt, weil Luigi Colani ein Ehefreund von uns ist, von meiner Frau und von mir. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich früher ein bisschen mit Colani beschäftigt. Mhm. Gerade, ich kann das nicht so richtig sehen hier auf dem Foto, aber in gewisser Weise hat mich das daran erinnert. Was hat diese Villa gekostet? Naja gut, also sehr viel Schweiß und 4 Jahre Arbeit. Und über Geld spricht man nicht, aber Angebote um die 25 bis 27 Millionen lehne ich ab. Boah, ich wahnsinnig. Also, ich bin gerade auf der Suche nach einer Villa auf Mallorca. Wenn ich dir 30... Dann kann ich dir helfen, Jürgen. Wenn ich dir, glaube ich, jeden Gras haben im teuren Südwesten. Also ich denke so, dass ich so 30 Millionen anlegen will. Könnten wir da ins Gespräch kommen? Naja, eigentlich nicht, weil meine Frau dagegen ist. Ich sehe noch ein anderes Bild. Das ist dein schickes Wohnzimmer. Ja. Mein Gott, das sieht ja aus wie ein goldener Saal mit Ledergarnitur. Ja, das hat seinen Grund, Jürgen. Also ich bin bekannt dafür, dass ich Gold liebe, aber Gold ist nicht zum Protzen da. Ist das echtes Gold, was wir da sehen? Das ist massiv, ja. Aber Gold ist in Asien die Farbe des langen Lebens, des Glücks und der Zufriedenheit. Genau, und das will ja eigentlich jeder und ich auch. Ich bin im Sternzeichen der Löwe geboren. Ja. Und als Löwe, da will ich auch, wenn irgend möglich und Gott es will, lang leben, gesund leben und zufrieden sein. Mhm. Das ist ja gut. Meine Frau liebt Lila, ich liebe halt Gold. Ich bin ganz beeindruckt. Da sehen wir noch ein Bild. Das ist ein Schlafzimmer. Auch alles Gold. Goldene Decken. Die sehen aus wie Gold. Mit einem fantastischen Blick hinten aufs Meer. Stimmt das? Ja. Ja, das ist das Schöne daran, ja. Also, wir hören und sehen schon, dass du wirklich ein sehr reicher Mann bist. Du hast es dir erarbeitet. Du weißt, wie das Leben unten ist, wenn man arm ist. Das weiß ich aus jeder Faser. Und das will ich nicht mehr haben. Weil Geld ist etwas, was einem die persönliche Freiheit gibt. Aber Geld gibt einem auch die Freiheit, zu helfen. Ja, genau, also das wollte ich gerade fragen, ob du das tust. Ja, das tue ich von innen heraus. Das tue ich seit Jahren, ich möchte sagen seit Jahrzehnten. Ich helfe, wo es irgendwo geht. Natürlich kann man nicht überall helfen. Und kein Mensch auf der Welt kann die ganze Welt verbessern. Weder der Papst noch irgendein Präsident. Wo genau hilfst du? Bei Kindern, Kinderhospize, krebskranke Kinder. Ich war gerade in Wien, habe einen großen Preis sogar entgegengenommen für Charity in Wien. Das sind Dinge, wo man von A nach B direkt helfen kann, ohne Umwege und ohne Abzug von irgendwas. Das glaube ich. Ich habe einen großen Verein gegründet, der heißt die Dagobertisten, weil es ich bin ein Fan und ein Sammler von Karl Barks. Ich glaube, dass ich weltweit die größte Sammlung von Karl Barks, das ist der berühmte Disney-Zeichner, besitze. Ja. Karl Barks ist der geistige Vater von Dagobert Duck und Dagobert Duck ist mein Vorbild, aber nicht was seinen Geiz betrifft. Den verabscheue ich, ja. Wenn aber man, die geschäftliche Flexibilität. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann auf Mallorca zumindest sehr bekannt bist. Ja, erhält man da eigentlich von den Menschen auch Bettelbriefe? Viele, ja. Ich bekomme viel Post und viel Briefe. Nur das ist schwierig, weil wenn man es anonym hat und nicht weiß, was dahinter steckt, und es steckt ja oft auch mal die Unwahrheit dahinter, auf diese reagiere ich nicht. Nein, ich suche Organisationen, ich arbeite mit Behörden zusammen und mir wird auch von Bekannten ab und zu was zugetragen. Oder ich gehe selbst vor Ort. Ich habe auch eine große Sendung gehabt, Secret Millionär war ich dabei in Frankfurt. Mhm. Da habe ich sehr viele meiner, bis dahin muss ich sagen, vorhandenen Vorurteile ad acta gelebt. Und ich habe mich dann sogar geschämt für meine Vorurteile. Sag mal, ich muss mal eben fragen, du hast eine Sendung gehabt im Fernsehen? Ja, mehrere schon, ja, freilich. Aha, vielleicht kenne ich den Namen, ist mir der Name daher auch geläufig. Ach, der Immobilienfürst zum Beispiel, das war sehr erfolgreich. Oder ich war, es war ziemlich erfolgreich, Secret Millionär aus der ersten Staffel, wo ich dann in Frankfurt undercover rumlief und so weiter. Ich muss mal meine Regie fragen, ob man irgendwie noch innerhalb von kürzester Zeit vielleicht irgendwie noch ein Foto aus dem Netz ziehen kann, damit wir dich mal zeigen. Vielleicht erkennen wir dich ja. Heinz, wenn du so reich lebst und so wohlhabend lebst, du kannst dir ja alles, alle Wünsche, alle materiellen Wünsche erfüllen, die man als Mensch haben kann. Ja, aber nur materielle. Was sind deine Wünsche noch? Meine Wünsche ist zufrieden in Freiheit mit meiner Frau, die mir wichtiger ist, als mein eigenes Leben zu leben und glücklich zu sein einfach. Und zu dem Glück gehört aber auch, ich betone das nochmal, anderen Menschen zu helfen, weil ich empfinde Hilfe, es klingt jetzt etwas komisch, aber ich empfinde Hilfe auch als Egoismus. Ich sehe immer die lachenden Augen und die glücklichen Gesichter, wenn man Menschen oder Kindern helfen kann. Das bedeutet, dadurch freut man sich ja selbst viel mehr. Ja. Es ist einfach, wenn man mir was schenkt, naja, ich glaube eigentlich, das zu haben, was mir Freude im Leben bereitet. Ja. Aber wenn ich anderen Leuten helfen kann, dann ist es eine sehr große Freude für mich. Und dadurch ist es auch etwas Egoistisches, ja. Ist doch völlig in Ordnung. Ja. Wenn man dich besucht zum Geburtstag, ja. Mit was kann man dir eine Freude machen? Ja, wenn ich die Leute mag mit dem Besuch, aber bitte nichts mitbringen. Genau, ich wollte gerade sagen, dir kann man ja eigentlich gar nichts mitbringen. Nein. Nun ist das ja ein Leben, wie du es uns jetzt gerade geschildert hast, es klingt ja fast wie so ein Märchen. Da kommt ein Fürst in die Metzgerei, bandelt mit der... Aber manchmal werden Märchen Realität. Ja, und das ist Realität, was das Leben schreibt, Jürgen. Ja, und du bist jetzt 60 Jahre alt, wenn du so auf dem Leben... Jung. Ja, Entschuldigung. Ich fühle mich eigentlich wie 35 und biologisches Alter, stoffwechselmäßig bin ich 47, also das Alter steht ja nur im Geburtstag. So. Das wollen wir jetzt mal testen. Ich höre nämlich gerade von meinen flotten Jungs im Hintergrund, dass die ein Foto organisiert haben. Ja, natürlich kenne ich dich aus dem Fernsehen. Ich weiß nicht, welches ihr gefunden habt, aber von dem Foto habe ich mit Sicherheit schon 18 Kilo weniger. Also, natürlich kenne ich dich vom Sehen. Das ist ein schmucker Mann, schick angezogen, mit einem schwarzen Anzug. Ja, jetzt sag ich auch nicht Womanizer, Jürgen, sonst komme ich nach Köln und besuche euch doch. Also vom Sehen in der Tat kenne ich dich, vom Rumzappen auf irgendwelchen Kanälen, wo du wohl warst. Das ist ja wirklich toll. Was ich gerade fragen wollte, wenn du so dein Leben Revue passieren lässt, ja. Denkst du auch manchmal, eigentlich ist das ja wie ein Traum, in das ich da hineingeschleudert worden bin? Ja, diese Gedanken kommen dir eigentlich weniger, weil das Problem ist, das, was man erreicht hat, das hat man dann. Mhm. Und was man hat, das wird subjektiv gesehen zur Normalität, ja. Mhm. Das bedeutet, du guckst aus dem Fenster, du siehst die Megajachten oder Kreuzfahrtschiffe vorbeifahren und das hast du eigentlich jeden Tag und dann wird das normal. Aber gibt es Dankbarkeit in deinem Herzen? Natürlich gibt es die. Es gibt Dankbarkeit für Gesundheit, es gibt Dankbarkeit für Vitalität und es gibt Dankbarkeit für geistige Kreativität. Für den Erfolg, den man hatte, den hat man sich erarbeitet. Ich muss nochmal sagen, aber ich helfe gerne Leuten, die auch unternehmerisch aktiv werden wollen, die was bewirken wollen, weil es gibt ja diese positive Motivation. Aber du gibst mir sicherlich recht, dass der Fleiß alleine auch nicht ausreicht. Man muss auch eine Portion Glück haben. Aber vor dem Glück steht erstmal die Intelligenz. Du musst dich an die unterschiedlichen Zeiten anpassen, wie ein Chamäleon. Mhm. Also du siehst ja, ich habe mit der Versicherungsding angefangen, habe das effiziert, dann habe ich Auktionen erfolgreich gemacht, dann kam die Internetzeit, da wusste ich gar nichts mit anzufangen, dachte mir aber, ich bin irgendwie noch zu jung, um da nicht mitzumachen, aber zu alt, um alles zu verstehen. Dann habe ich angefangen, Internetdomains zu sammeln. Mhm. Inzwischen habe ich roundabout 3000 Internetdomains, fast ausschließlich generische Begriffe. Ich merke schon, 1000 Sasser. Ja, dann habe ich aber die Internetdomains gut vermietet und die bringen dann auch ein Vermögen jeden Monat. Und dann habe ich Immobilien kreiert, nach meinem Geschmack. Und wenn unmoralische Angebote kamen, dann war ich käufig oder besser gesagt die Immobilien, ja. Sag mal, Heinz, entschuldige, wenn ich unterbreche. Wir können uns sicher eine ganze Stunde unterhalten, das ist hochinteressant. Was mich aber auch noch sehr interessiert, hat deine Oma, der du sicher viel zu verdanken hast, hat die das noch mitbekommen, dass du ein wohlhabender Mann bist? Leider hat meine Großmutter das nicht mehr mitbekommen, denn nachdem ich adoptiert wurde, so etwa in meinem Alter von 15, 16, ist sie verstorben. Das ist ja schade. Nein, das hat sie nicht mehr mitbekommen. Da wäre sie stolz. Das glaube ich schon, aber da gibt es auch keinen Grund dazu, weil ich meine, der eine Weg im Leben geht links, der andere geht rechts. Mhm. Ich finde, der Weg, der soll eigentlich so gehen, dass jeder Spaß und Freude daran hat. Ich kenne natürlich sehr viele Menschen und ich kenne Menschen mit absolut keinem Geld, die unglaublich glücklich sind. Mhm. Und ich kenne superreiche Menschen, die leider sehr, sehr unglücklich Menschen sind, weil die nichts wissen, mit ihrem Vermögen anzufangen. Lieber Heinz. Also ist eine persönliche Einstellung. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich wünsche euch allen noch eine gute Sendung und vor allen Dingen eine wunderschöne Nacht. Dankeschön. Grüß nochmal alle Nachtaktiven. Und schöne Grüße nach Mallorca. Danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss, Heinz. Ciao. 100 Millionen Euro. Wahrscheinlich sind das 200 oder 300, weil er das gar nicht alles so erzählen will. Tja. Hier ist Erika. Erika ist 75. Guten Morgen, Erika. Guten Morgen, Domian. Hallo, Erika. Erstmal eins möchte ich nur sagen, es tut mir furchtbar leid mit dem Flugzeugunglück. Ja, das ist ja nett, dass du es auch nochmal erwähnst. Und alle Menschen, die da betroffen sind, mein Beileid. Vor allen Dingen mein auch die... Mein Problem ist, ich habe eine kleine Rente. Mein Mann ist vor 12 Jahren verstorben. Ja. Habe dann 5 Jahre lang nur seine Rente bekommen. Jetzt bekomme ich meine Rente. Als ich 65 wurde, bekomme ich 288 Euro Rente dazu. Und wie viel insgesamt hast du? Zusammen 735 Euro Rente. Ja. Musste mein Heim aufgeben. Wir hatten ein kleines Grundstück, war aber Pachtland. Und es musste ich aufgeben aus gesundheitlichen Gründen, weil ich 2 schwere Unfälle mit den Füßen hatte. Ja. Und haben mir eine kleine Wohnung genommen. Wie viel Miete zahlst du da? Bin ich jetzt 5 Jahre hier in meiner kleinen Wohnung. Ja, wie viel Miete zahlst du da? Sehr schön. Ich bezahle 397 Euro Miete. Dann kommen 12 Euro im Monat Telefon, 30 ja. Euro Licht, naja, egal, so ungefähr. Aber alles sehr... mir zum Leben 200 Euro Geld. Also alles sehr knapp bemessen. Ja, jetzt hatte ich auch vom Sozialamt was zubekommen. Die ersten, also vor 4 Jahren habe ich 81 Euro zubekommen. Wohngeld und etwas heißt Kosten. Das wurde dann vor 2 Jahren gestrichen. Dann habe ich nur noch 56 Euro bekommen. Und vorgestern habe ich ein Schreiben bekommen, jetzt kriege ich nur noch 51 Euro Wohngeldzuschuss. Also bleiben mir 5 Euro oder 6 Euro noch weniger, als ich schon hatte. Da kann man wirklich in Wut geraten, wenn man das hört. Ja, das ist. Wenn ich jetzt mal im Fernsehen so sehe, Leute, die noch nie gearbeitet haben, ich musste mit 59 gesundheitlich aufhören zu arbeiten. Was hast du früher gearbeitet? Und die haben im Monat, die noch nie gearbeitet haben, kriegen ja alles bezahlt und kriegen 97 pro Woche zum Leben. Ich habe 40 zum Leben. Und wenn ich zum Arzt muss, seit Dezember bin ich stark Diabetiker geworden. Ja. Erika, ich frage dich mal zwischendurch, ich hoffe, du verstehst mich. Was hast du früher, was hast du früher gearbeitet? Ich habe gelernt in der Bäckerei. Meine Mutter bestand drauf und die ist alleinerziehend mit uns 5 Kinder gewesen, weil mein Vater im Krieg gefallen ist. Ja, Bäckerei, okay. Wir mussten alle was lernen, war auch ganz gut. Ich habe dafür auch meine Lehre gemacht. Dann habe ich ein paar andere Sachen noch gearbeitet. Und dann, als ich meinen Mann kennenlernte, meinen zweiten Mann, da war ich 36, der hatte ein kleines Geschäft. Und da waren wir selbstständig. Aber du hast immer so im Verkauf gearbeitet. Ja, und, immer im Verkauf. Und das bis zu deinem 59. Lebensjahr. Und, ja, und nach all den krank. Und dann kam ja die Wende. Und dann wurde noch bei uns die Brücke gesperrt. Ich wohne in Berlin. Da kamen dann unsere Stammkunden nicht mehr vorbei, die zur Arbeit gefahren sind, die dann auch ihre Stangenzigaretten, ihre Zeitungen, ihre Brötchen und Kuchen mitgenommen haben und alles, was wir hatten. Kommst du aus dem ehemaligen Ost- oder West-Berlin? West-Berlin in Charlottenburg. Ah ja, okay. Ja. Und dann kam ja noch die Wende zwischen. Und dann hat unsere Wirtin das Haus abgehangen. Mit Plastik, also weil das sollte renoviert werden. Da war dann eine Ostfirma gekommen, die hat dann, weiß ich, das ging auch über 2 Jahre, hatten natürlich kaum noch Kunden. Ich verstehe. Da wurde ich sehr krank und da habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du, wir lassen uns den Laden aufgeben, das hat keinen Sinn mehr. So, das heißt, Erika, das heißt, ihr und du habt das ganze Leben gearbeitet und letztendlich bleibt dir heute als 75-jährige Frau 200 Euro zum Leben. Ja. Und das ist eine Schande, finde ich. Ja, und deswegen habe ich mich so aufgeregt, Domian, weil ich sage, die regen sich auf, dass sie in eine Woche, die noch nie gearbeitet haben, vom Sozialamt alles bezahlt bekommen. Und mir streicht man jetzt schon wieder etwas ab. Ich kriege ja nicht mehr Rente, bei mir bleibt ja das immer das Gleiche und die Unkosten habe ich ja auch. Hast du denn, hast du Kinder? Ja, deswegen ist meine Stimme so schlecht. Ja, hast du Kinder? Nein, ich habe keine Kinder, ich habe keine Verwandten mehr, ich habe gar nichts, lebe alleine. Du bist ganz auf dich alleine gestellt. Ich habe hier mein kleines Kätzchen. Mhm. Muss ich ja auch davon mal ein bisschen was kaufen. Mhm. Aber du mir mein Kätzchen ist eins. Ich kann das Kätzchen nicht abschaffen. Mhm. Das heißt, das sind auch nochmal Kosten, die entstehen, um das Kätzchen zu füttern. Und das fällt dir alles sehr schwer. Und Katzenstreu und ein bisschen Futter. Sie frisst nicht viel, sie haben keine süße Maus. Die hängt nie so an der Wäsche. Die geht nicht von meiner Seite. Ich habe gestern, heute Nacht, habe ich einen Zuckerschock gehabt. Da hat sie mich geweckt. Sie musste sie merkt haben. Mhm. Und da hatte ich so einen Schweißausbruch. Das ist bei Diabetika so. Ja. Ich habe da nicht so viel Ahnung. Ich habe ja erst seit Dezember diesen hohen Hast du denn den Arzt angerufen vorhin? Nein, ich habe ja Messgerät und Spritzen habe ich alles da. Und habe ich dann gemessen, hatte ich nur noch 67 Zuckerdruck oder wie das heißt. Ja, mit dem Messgerät. Und dann musste ich erstmal schnell Dextroinagen nehmen. Und ein Glas Apfelsaft trinken. Das sind natürlich alle noch Sachen. Extroinagen ist ja auch nicht so billig, dass du wenigstens wieder auf 120 Zucker kommst. Ja. Und die hat mich so lange betreten und beleckt, dass ich zu mir gekommen bin. Ich war ja ohnmächtig. Mhm. Und die hat mich dann so alle Wange immer so mit dem Pfötchen und mit dem Mündchen so gestupst, dass ich merkte, da ist irgendwas. Sag ich, Puppe, was machst du denn mit mir? Die guckt mich hier ins große Gesicht neben mir. Und das Kätzchen, ich merke schon, das Kätzchen ist für dich und dein Leben ganz wichtig. Ja, und das Kätzchen kostet eben auch Geld. Und wenn man so wenig Geld hat, dann ist jeder Euro ist wichtig. Klar. Mensch, Erika, mir tut das total leid, dass das so bei dir läuft. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen. Vielleicht haben wir ja doch irgendwie noch eine Idee, wie man dir vielleicht doch noch ein bisschen helfen könnte. Ja. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn uns das gelingen würde. Ich werde euch mal ein Bild schicken von meiner kleinen Katze. Die hat 5 Farben, so ein Süßes, ja. Ich euch mal das Bild schicken. Das machen wir. Das machen wir. Das würde mich sehr freuen. Ja, ich gucke euch jede Nacht. Ja. Seit 17 Jahren gucke ich euch jede Nacht, weil ich kann nicht schlafen. Und dann werde ich euch das mal schicken. Das freut mich. Das einblenden. Das ist eine ganz süße. Die hat so viele süße Farben. Die hat 5 oder 6 Farben. Ja. Einmalig. Dann schick uns mal ein Foto von der Kleinen. Ja, und dich bitte ich jetzt, Erika, du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Und von Herzen, von meiner Seite aus und von uns allen hier alles Gute. Ja, deiner Regie auch. Ihr seid so ein tolles Team. Dankeschön, ich richte es auch. Ich bin auch ganz traurig, dass ihr in anderthalb Jahren aufhören wollt, aber du hast es verdient. Ja, ist ja noch eine Weile hin. So, wir melden uns gleich. Du legst bitte auf. Danke, tschüss. Julian. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja, tschüss. Ja, seht ihr, dann kommt man ja ins Grübeln. Da ist der eine Mensch, der hat mehr als 100 Millionen und sich verdient. Wir wollen es ihm ja auch gönnen, das ist ja alles in Ordnung. Er hat ja auch dafür gute Ideen gehabt. Aber da ist dann eine Frau, 75 Jahre alt, gearbeitet das ganze Leben und fängt an zu weinen, weil sie kaum mehr Geld hat, ihr Kätzchen zu versorgen. Und das ist schon schlimm, finde ich. Das dürfte eigentlich in unserem Land nicht sein. Es müssten so die Renten organisiert sein und berechnet sein, dass niemand im Alter, das finde ich sehr unwürdig, im Alter dann noch in eine solche Notsituation kommen muss. Das tut mir sehr leid und ich weiß, dass es sehr, sehr viele ältere Menschen gibt, die so leben. Und das finde ich wirklich eine Schande. Das dürfte in diesem Land nicht sein. In diesem Land wirklich nicht. Es ist eine Frage der Umverteilung und der gerechten Gesetzgebung. So, hier ist Johannes. Und Johannes ist 62. Guten Morgen, Johannes. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Johannes. Du rufst zum Thema Geld an. Ja, ich rufe zum Thema Geld an. Und zwar habe ich vor circa 2 Jahren habe ich einen jungen Mann über das Internet kennengelernt. Er ist 25 Jahre alt. Er kommt aus England und wohnt zurzeit bei seiner Mutter in Nigeria. Und ich hatte eine Zeit lang mit ihm, also immer gechattet. Und später kam er damit an, dass er Geld benötigt. Kurze Zwischenfrage. Wie lernt man sich so kennen in so einer komischen, ungewöhnlichen Konstellation? Welchem Chatraum oder wie? Über das Internet. Ja, gut, das habe ich verstanden. Aber ja gut, das war unter G. Romeo. Ah, schwule, schwule Geschichten. Ja, direkt schwul bin ich natürlich nicht. Natürlich aber, nicht. sagt man zwar so, aber ich bin es eigentlich nicht. Aber du hast den jungen Mann doch angebaggert. Ich habe ihn angebaggert, ja. Ich hab, gut. Also er hat mich natürlich angeschrieben zuerst. Also ich hatte ihn nicht angeschrieben. Ach so, er hat den ersten Schritt gemacht. Er hat mich angeschrieben, ah, ja. Okay. Und wir hatten eine Zeit lang, hatten wir gechattet. Und da konntest du nicht widerstehen. Hast gedacht, 25 Nein. Jahre kriegt man nicht an jeder Ecke? Bekommt man nicht an jeder Ecke, ja. Nicht an jeder Ecke, genau. Gut, okay. Und da habe ich mit ihm dann geschrieben, eine ganze Zeit lang. Und bis er eines Tages damit ankam, dass er Geld benötigt. Mhm. Und er hat von seinem Vater, von seinem verstorbenen Vater, hat er ein Grundstück in Nigeria geerbt. Mhm. Und nur es fehlten im Wert von 590.000 Euro, nur es fehlte natürlich noch einiges an Geld, was er benötigen wollte. Moment, das Grundstück hat angeblich einen Wert von über 500.000 Euro? 540.000 Euro, ja. Mhm. Da hat er mir auch einen Bericht drüber geschickt, über das Grundstück. Und er benötigt aber noch eine ganze Menge Geld, damit er das Grundstück abbezahlen kann. Aber ich meine, beziehungsweise dann weiterverkaufen kann. Aber er hat es geerbt. Er hat geerbt, ja. Aber dann muss man das doch nicht abbezahlen. Oder war das noch nicht bezahlt, das Grundstück? Es war noch nicht ganz bezahlt. Es fehlt also ungefähr 30.000 fehlten noch, um es natürlich ganz abzubezahlen. Okay. Im Nachhinein, also er wollte von mir das Geld haben. 30.000 Euro? Ja, er wollte es haben und ich habe es ihm natürlich auch gegeben. Du hast es ihm gegeben? Ich habe es ihm gegeben, du ja. Hast weil ich ihm natürlich alles geglaubt habe, was sie mir gesagt hat. Johannes, bist du des Wahnsinns? Ein wildfremder junger Mann, der dir irgendeine Räuberpistole erzählt von einem Grundstück, den du noch nie gesehen hast? Ne, du hattest den nie gesehen, den Typ. Ich habe noch nicht gesehen. Also ich hatte nur mal ganz so flüchtig mal über das Internet mal gesehen. Er hat mir ein Bild gezeigt. Und so auch live habe ich ihn mal gesehen, aber mehr natürlich auch nicht. Und ja. Du hast ihn vor 2 Jahren kennengelernt, sagst du? Und wann ist diese Sache mit den 30.000 Euro passiert? Die sind jetzt so in den letzten Jahren, ist das passiert, dass er immer Geld benötigt. Achso, du hast das nicht mit einem Schlag bezahlt, sondern nicht auf einem Schlag, na, immer nur nach und nach habe ich das bezahlt. Jetzt erklär mir mal bitte, du bist ein erwachsener Mann von 62 Jahren, warum du das gemacht hast. Weil ich ihm vertraut habe, er wollte, also beziehungsweise das Ganze ist durch einen Rechtsanwalt ist das vermittelt worden. Ich hatte auch mit dem Rechtsanwalt habe ich geschrieben. Ich spreche natürlich kein Englisch, ich hatte Übersetzer genommen gehabt und du sagst vertraut. Ich habe beiden vertraut. Ne? Aber kann man, entschuldige, ich würde dir sagen, du bist, also das ist noch freundlich ausgedrückt, äußerst naiv. Ja, das sagt auch schon die Polizei, sagt das. Ich habe das auch der Polizei weitergegeben. So, im Klartext, das Geld ist weg, der Typ ist auch weg. Der Typ ist immer noch da, der kommt immer noch im Chat, kommt auch, also beziehungsweise unter Skype kommt er immer noch rein. Und er schreibt mir auch immer noch. Ne? Und aber er ruft mich auch zwischendurch auch schon mal an, obwohl ich ihn natürlich nicht verstehe, aber er ruft an. Ne? Ab wann hast du denn gemerkt, hier stimmt was nicht, ich muss zur Polizei? Oder durch was hast du das gemerkt? Ich habe gemerkt, weil er von mir immer noch weiter Geld haben wollte. Und er wollte ja nach Deutschland kommen, ne? Und es trotzdem nicht eingehalten hat. Und da bin ich zur Polizei da gegangen. In welchen Etappen hast du das Geld denn ihm gegeben? So in Tausender oder Fünftausender oder wie? Ich hatte früher mal 5.000 hatte ich ihm gegeben und dann eigentlich später anziehen nur so 100 oder 200 Euro. Na gut, aber bis du dann auf 30.000 kommst, musst du aber viel 100 und 200 Euro überweisen. Ja, wenn man 5.000 vielleicht 2-3 Mal schickt, also 3 Mal geschickt hat. Achso, doch mehrfach für 5.000. Doch, mehrfach, okay, ja, okay, verstehe. 5.000, ja. Und später immer dann noch so in Abständen von so 200-300 Euro. Hast du denn so viel Geld? Ich habe so viel Geld gehabt, ja. Aber jetzt hast du kein Geld mehr. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Das heißt, das war ein bisschen Ersparnis fürs Alter und nun hast du nichts mehr. Richtig, jetzt habe ich nichts mehr, nein. Was sagt die Polizei? Die Polizei hat gar nichts unternommen. Weil? Ich habe auch, weil das Geld auch, das Geld ist jetzt überwiesen worden auf ein englisches Konto nach England hin. Mhm. Und er hat mir auch den Namen der Bank gegeben, er hat mir die Telefonnummer der Bank gegeben, nur die Polizei, die recherchiert nicht darauf. Warum? Also die glaubt mir das irgendwie nicht. Aber die können doch... Glaubt mir die ganze Sache nicht. Die können, normalerweise kann die Polizei, kann nur noch mit der englischen Polizei darüber reden. Also ja, die, und du kannst ja auch nachweisen aufgrund deiner Kontobewegung, dass du das Geld... Aber du kannst natürlich nicht beweisen, dass unrechtens... Naja, ist wirklich schwer. Was willst du beweisen? Du willst beweisen, dass das ein Betrüger ist. Aber da sagt die Polizei, sie haben das ja freiwillig überwiesen. Ja, schon richtig, das ist überwiesen worden. Also durch Western Union, jetzt ist ja immer gelaufen. Aber trotzdem, die Polizei müssen mal doch recherchieren können, ob das Geld doch wirklich nicht, ob das Geld auf der Bank in England liegt. Aber das hast du bestimmt die Polizei doch gefragt, warum die dann da nicht dieses Mal recherchieren. Die recherchieren nicht darauf. Aber wie begründen Sie das? Ich habe eine Telefonnummer gegeben und die sagen, die Telefonnummer, wenn ich jetzt da ran anrufen würde, ich würde weiter verbunden bis nach Nigeria. Mhm. Das stimmt aber nicht. Also, können wir jetzt nicht klären, die Polizei kümmert sich auf jeden Fall, aus welchen Gründen auch immer, kümmert sich nicht drum. Wahrscheinlich, auch wenn die Polizei sich drum kümmern würde, kannst du es eh vergessen. Das Geld ist irgendwo in der Welt und das wirst du wahrscheinlich deinen Lebtag nicht wiederkriegen. Sag mal, jetzt mal unter uns beiden Betschwestern. Hast du geglaubt, dir damit die Liebe oder die Sexualität von diesem Jungen zu erkaufen? Nein, die wollte ich nicht damit erkaufen. Aber was hast du denn damit Schilde geführt? Wenn du jetzt ein steinreicher Mann gewesen wärst, okay, dann kann man sagen, okay, mach's dir mal. Aber dein ganzes Erspartes einfach so ins schwarze Loch zu werfen, warum? Ja, warum? Ich weiß es nicht, warum ich es gemacht habe. Was denkst du denn jetzt über dich selbst? Ich hätte es nicht machen dürfen. Also ich habe erst im Nachhinein, also denke ich darüber, dass ich es nicht machen sollte, dass ich es nicht gemacht habe. Jetzt ist das Ersparte weg. Hast du denn sonst zumindest noch so normale Einkünfte, dass du normal leben kannst? Ich habe momentan nur eine kleine Rente, habe ich. Und Eine kleine Rente? Eine kleine Rente, das heißt, ja. Diese 30.000 waren schon sehr wichtig für dich als Polster? Ja, die waren schon als sehr wichtig gewesen. Als Könnte mir vorstellen, dass du auch lange gebraucht hast, um die zusammenzusparen. Ja, richtig. Mensch, ja. Ja, sogar, ja. Weil ich immer geglaubt habe, er sagt auch jetzt immer noch, er lügt nicht, es ist die volle Wahrheit. Du glaubst ihm immer noch ein bisschen? Ich glaube ihm noch, ja. Du glaubst ihm jetzt immer noch? Jetzt bin ich aber platt. Ich dachte, du wärst auch mittlerweile sicher, dass das ein Betrüger ist. Ich kann es nicht sagen, ob es ein Betrüger ist, weil er sagt, er wird mich nicht anlügen, er wird immer sagen, es ist die volle Wahrheit, die er sagt. Was sagt er dir denn, wann du und wie du das Geld zurückbekommst? Ich würde das Geld sofort zurückbekommen. Sobald er, ihm fehlt jetzt noch für den Flug, fehlt ihm jetzt ungefähr noch 200 Euro. Die sollst du ihm natürlich noch schicken. Die soll ich ihm noch schicken. Die kann ich ihm aber nicht mehr schicken, weil ich ja nichts mehr habe. Mensch, Johannes, dir müsste man aber richtig mal den Kopf waschen, dass du jetzt immer noch dran glaubst und fast um ein Haar dem nochmal 200 Euro schicken würdest. Nein, ich kann es ja nicht mehr. Nein, tu es auch nicht. Auch wenn du es jetzt könntest, tu es nicht mehr. Du bist einem Betrüger auf einen Betrüger reingefallen. Der wahrscheinlich gerade in diesen schwulen Communities gezielt ältere Typen anbaggert, in der Hoffnung, genau das so zu machen. Das gibt's ja in heterosexuellen Kreisen ganz genauso, in allen Varianten. Du bist ein Opfer, du bist Opfer eines Betruges geworden. Dennoch wundere ich mich, dass die Polizei da so merkwürdig reagiert. Du hast jetzt den Fall mal beschrieben. Vielleicht, ich habe den Fall beschrieben. Ja, vielleicht gibt es im Publikum Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Wenn, dann mailt uns doch mal bitte. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp, was Johannes machen könnte. Und wir reichen das natürlich dann gerne an Johannes weiter. Sollen wir das mal so machen, Johannes? Ja. Vielleicht gibt es ja noch einen Tipp. Ich will da ja keine großen Hoffnungen machen, aber vielleicht... Vielleicht gibt es irgendeine Idee, was man tun kann. So, jetzt aber den Geldhahn wirklich zudrehen. Ja, ich kann ja nichts mehr, denn es geht ja nichts mehr. Und gewöhn dich mal an den Gedanke, auch wenn es dir schwerfällt, dass du da reingefallen bist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich reingefallen bin. Mann. Johannes. Ja? Also wenn jetzt irgendwie nur ein schlauer Tipp kommt vom Publikum, das reichen wir gerne an dich weiter, okay? Okay, ja. Und mach bloß nie wieder sowas. Nein, auf keinen Fall. Gut, dann wünsche ich dir alles Gute. Gut, danke. Tschüss, Johannes. Ciao. Tschüss, Tom. Und wir sind verbunden mit Sinan, 38. Guten Morgen. Hey, guten Morgen, Jürgen. Grüß dich. Sinan, schön, dass du da bist. Ein kurzes I. Ah. Okay. Mein Lieber, du hast dich auch zum Thema Geld gemeldet. Ja, ich habe mich zum Thema Geld gemeldet. Normalerweise hat man das ja und man spricht ja nicht darüber, wie der erste Anrufer. Aber es ist bei mir leider so, dass ich es nicht habe. Ja. Ist so, dass ich muss mal ausholen, dass ich habe 5 Kinder. Und langsam. Wie viele Kinder hast du? 5 Kinder. 5? 12? Ja, ich habe 12 verstanden. Nee, 5. Oh. Na, 5 Kinder ist auch schon nicht schlecht. Ja, genau. Ja. Und bei 12 Kindern sollte man schon mal nachfragen, gell? Mhm. Ja. Und ich bin aufgrund meiner Erkrankung auch früh verrentet, ja. Was hast du für eine Erkrankung? Ich habe so einen schwer verlaufenden Crohn, wo ich auch schon ein paar Not-OPs und alles hinter mir habe. Langsam. Was hast du? Einen schwer laufenden was? Einen schwer verlaufenden Crohn, Morbus Crohn. Morbus Crohn. Mhm. Genau. Okay, also das ist eine schwere Darmerkrankung. Darmerkrankung, genau. Ja. Und weshalb ich auch schon ein paar Not-OPs und alles hinter mir habe. Mhm. Deswegen bin ich auch jetzt früh verrentet. Mhm. Und da kriege ich so eine Mini-Rente von 390 Euro, ja. Ja, das ist natürlich ganz wenig. Das ist super wenig und wie es bei der Erika auch. Und ich finde es eine Schande, wenn man hier in Deutschland krank ist oder irgendwie behindert ist, oder dann ist man auch gleich arm, ja. Mhm. So, und jetzt hast du hast 5 Kinder und kriegst eine Rente von 390 Euro. Wie geht denn sowas? Da müssen doch noch mehr Gelder irgendwie Beihilfen. Nee. Ja, also meine Frau kriegt diesen Regelsatz, diesen Hartz-IV-Regelsatz, ja. Mhm, und da gibt es noch das Kindergeld, ja, das als Einkommen auch noch eingestuft wird, was ich auch eine Frechheit finde seitens der Politik. Auf wie viel Geld kommt ihr insgesamt, wenn ihr alles das, was ihr bekommt, zusammen? Ja, das sind so roundabout so 1900, also 1900, 1950 Euro, sowas. Ja. 1900, okay, aber wir wiederholen nochmal, 5 Kinder wollen ernährt werden, da muss die Wohnung bezahlt werden und all das. Die Wohnung wird ja übernommen, nicht? Bitte? Die Wohnung wird übernommen. Ach, die braucht ihr nicht bezahlen? Die brauchen wir nicht zahlen, Die müsst ihr von den 1900 nicht bezahlen? Na, genau. Okay. Aber trotz dessen ist es ist jedes Mal so ein Akt, über die 30 Tage zu kommen. Mhm. Ja? Mit 5 Kindern, wie gesagt, die wollen angezogen werden, die wollen, also das sind so Sachen, also das reicht gerade mal so zum Essen, ja. Und wenn mal irgendwas anderes ansteht, dann langt es manchmal nicht mal für das. Ja, auf was müsst ihr verzichten? Oh, auf vieles, Jürgen, vieles. Das sind Urlaube zum Beispiel, ja. Mhm. Oder so große Anschaffungen zum Beispiel, die müssen warten oder zusammengespart werden oder wie auch immer, ja. Mhm. Ja, das sind so Sachen, und ja, noch kranker macht. Und an der Situation wird sich ja aufgrund deiner Erkrankung nichts ändern. Die Situation ist jetzt, wie sie ist. Das ist der nächste Punkt, genau. Darüber hinaus komm ich gar nicht hinaus, weil ich weiß ganz genau, dass es halt so weitergehen wird. Mhm. Und das ist dann noch so ein nächster Setback, den ich dann so erleiden muss und mit mir ausmachen muss, ja. Was macht das so mit dem Selbstwertgefühl, wenn man so wirklich mit allem rechnen muss und sich als sehr arm empfindet? Was macht das mit dem Selbstwertgefühl? Also, wie soll ich sagen? Wenn ich ganz ehrlich bin, mein Jürgen, ich wäre sogar bereit, einen Urlaub zum Beispiel von irgendjemandem anzunehmen oder sowas. Verstehst du? Ich bin zu diesem Punkt gekommen, wo ich sagen würde dann, ja, weil das macht dann mit dir jeden Tag, du erlebst es täglich, dass dann der Sohn sagt, ja, ach, ich würde auch gerne nach Havanna fahren, aber oder ich würde gerne auch mal das machen oder ich würde gerne mal dies machen, ja. Mhm. Das sind dann alles so Sachen, wo ich dann in mir so abspeichere und mit mir selbst ausmachen muss, weil ich es nicht bieten kann. Verstehst du? Ich habe es vorher auch nicht so geplant. Was meinst du, du würdest einen Urlaub annehmen, wie meinst du das? Ja, nee, wenn mir zum Beispiel jemand einen schenken will. Ach so, so meinst du. Verstehst du, so. Ich meine? Ja. Ich sage, okay, ich verstehe, was ich meine. Mhm. Auf jeden Fall, wie ist das denn im Verhältnis zwischen dir und deiner Frau? Wie sehr macht sich das in der Beziehung bemerkbar, dass man eben so sehr mit dem Geld rechnen muss? Zum Glück habe ich die verständnisvollste Frau, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Sie kommt, ja, wie soll ich sagen, die weiß halt, dass ich krank bin und sie unterstützt mich da in jede Situation auch. Wenn ich mal wieder ein paar Tage ausfalle und im Krankenhaus bin oder sowas, dann die Kinder in die Schule bringen und so eine Sachen. Dann hilft, also sie ist eigentlich so die größte Stütze, die ich überhaupt in meinem Leben habe. Ja. Und sie... Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Schwierigkeiten. Wie alt sind die Kinder von bis? Von 3 bis 10. Von 3 bis 10. Okay. Also die Älteren haben sicher dann mit Freunden zu tun, die mehr Geld haben und die auch schöne Sachen haben. Und dann musst du deinen Kindern immer erklären, warum die und die Klamotten oder das Handy oder was ich was nicht haben kann. Genau. Wie erklärst du das deinen Kindern? Die sind auch so super, die nehmen das super auf, wenn ich denen zum Beispiel sage, ja, euer Papa ist krank und deswegen kann er nicht arbeiten. Und das wissen die auch normalerweise, dass sein Mann, also dass die Eltern arbeiten gehen. Ja? Aber die wissen, bei uns geht jetzt niemand zur Arbeit, weil Papa hat Bauchschmerzen oder weil Papa die Krankheit hat. Ja? Und wie soll ich sagen? Die nehmen das super auf, die sagen, ja okay, wenn wir zum Beispiel wenn Papa nicht krank wäre, dann hätten wir auch das machen können. Ja. Was soll's? Und die nehmen das halt so hin. Ich sterbe dann 100 Tote dabei. Ja? Aber trotzdem sehe ich das, dass sie damit klarkommen. Irgendwie. Wie ist das so mit Lebensmitteln? Mit Essen. Wie weit müsst ihr euch da beschränken? Was kauft ihr? Was esst ihr? Ja, also zum Glück, meine Frau kann gut kochen und wie soll ich sagen, sie macht das, denke ich, also es ist nicht so, dass sie jeden Tag nur Spaghetti haben oder Nudeln haben. Nur, ja. Sie kriegen dann schon ihre Mahlzeiten, die sie auch brauchen und die proteinreich sind und alles, ja. Darauf achten wir schon, aber dann müssen wir dann zum Beispiel für uns dann Abstriche machen, weißt du? Dann habe ich zwar keine Hilfigerhose, wie ich es mir früher holen konnte oder sowas, weißt du, und habe, was weiß ich jetzt, 20-Euro-Hose. Versteht mich mal. Wie ist das denn so an Weihnachten oder an irgendwelchen anderen Feiertagen, wo man Kindern Geschenke macht, wie geht ihr da vor? Ja, das sind auch so, das ist immer so ein Drahtseilakt, sage ich mal. Ich habe auch noch so drei Söhne, die im März Geburtstag haben. Mhm. Wenn der März kommt, dann ist es immer wie machen wir das und wie, das müssen wir uns dann richtig schon was einfallen lassen oder schon vorher schon planen. Also richtig wahrscheinlich schon, planen und lange sparen, dass man... Sparen das darauf, genau. Sinan, wie ist das für dich? Du guckst, du siehst es in den Medien, so in der im Fernsehen und überhaupt, dass es eben auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr reiche Leute gibt, die gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Wie empfindest du sowas, wenn du... Du kennst vielleicht im Fernsehen diese Dokumentationsreihe von die Geissens. Kennst du das? Mhm. Ja, genau, ja. Ja, dieses Millionärs-Ehepaar. Die Familie Geissen. Die Familie Geissen, genau. Die sich dabei filmen lassen, wie sie in ihrem wahnsinnigen Luxusleben leben. Wenn du das so siehst, was empfindest du dann? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich gönne es jedem, der es sich für sich erarbeitet hat, ja. Es ist okay, wenn er dann halt die 50 Millionen hat oder wenn der andere sich die 100 Millionen erarbeitet hat, ja. Es ist okay, aber ich würde dann nicht im Fernsehen, wenn ich das hätte, würde ich nicht im Fernsehen gehen und den Leuten sagen, ach, ich habe jetzt noch eine Gucci-Tasche und noch eine Hermes-Tasche und so. Und da gibt es dann Leute, die 300 Euro zum Leben für einen Monat lang auskommen müssen. Da würde ich mich dann schämen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich würde mich schämen. Ja, ich auch. Würdest du dir, oder was nicht würdest du, sondern was wünschst du dir von der deutschen Politik? Was ich mir von der Politik wünschen würde, ist zum Beispiel, dass man Hartz-IV-Familien oder beziehungsweise Leuten mit geringem Einkommen, wie so eine Minigrenze oder sowas, zum Beispiel das Kindergeld nicht als Einkommen einstufen soll. Ja? Das sollte zum Beispiel nicht sein. Oder ich habe es auch dein Team gerade gesagt gehabt, ich wünschte mir mal, dass Herr Schröder und der Herr Hartz mal dieses Leben mal leben sollten. Ja? Das wird in diesem Leben natürlich nicht stattfinden, leider. Aber das ist eine Zumutung. Du stirbst nicht und du überlebst. Du zappelst wie auch immer. Ja. Ich glaube, Herr Hartz ist ein sehr, sehr reicher und wohlhabender Mann. Und es heißt, aber ich glaube, die werden irgendwann wird jeder dafür bezahlen, wenn die das dann sich irgendwo bereichern oder irgendwie in Kosten von armen Leuten sich bereichern, ja. Wird jeder dafür bezahlen, Mann Jürgen, das weißt du doch. Mein Lieber, ich danke dir, dass du uns ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast. Und ja, ich danke dir, dass ich mit dir reden konnte. Ja. Ich liebe deine Sendung, ich liebe dich. Du bist ein cooler Mensch, Mann. Du bist ein toller Mensch. Dankeschön. Ich wünsche deiner Familie von Herzen alles Gute. Ich wünsche, dass ihr das weiter so gut managen könnt. Und du hast tolle Kinder, habe ich gerade schon gehört, eine tolle Frau. Dazu beglückwünsche ich dir. Und vor allen Dingen, dass auch deine Krankheit nicht weiter fortschreitet. Von Herzen wünsche ich es dir. Alles Gute, mein Lieber. Ich danke dir. Tschüss. Alles Gute dir auch. Ja. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja. Ciao, Jürgen. Und hier ist Michael. Michael ist 20, der Jüngste heute. Ja. Hallo, Michael. Ja, guten Abend, Domian. Na, Michael. Zum Thema Geld. Genau. Ich habe mich dazu gemeldet und zwar erstmal ein bisschen was aus meiner Vergangenheit. Ich bin, bis ich 14 war, quasi im Wohlstand aufgewachsen. Was heißt das? Meine Mutter hat eine Führungsposition gehabt, quasi. Stationsleitung, Krankenhaus und wir hatten zwei Autos, zwei Motorräder, große Wohnung, alles kein Problem. Und jedenfalls mit 14 war dann Scheidung und dann bin ich mit meinem Vater quasi in die Sozialhilfe gerutscht, weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann. Und das zieht sich jetzt quasi bis heute fort. Das heißt, du bist jetzt 20 Jahre alt. Was machst du denn beruflich? Oder gehst du noch zur Schule? Also ich bin... bis 17 bin ich, glaube ich, zur Schule gegangen. Und ich habe jetzt eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker. Ja, das ist schon mal gut. Und kann ich aber aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr machen. Warum? Was hast du? Ich habe Hausstauballergie und das ist auf der Baustelle natürlich sehr unvorteilhaft. Kreislaufprobleme manchmal, wenn ich mich zu stark körperlich anstrenge. Das heißt, du kannst im Moment nicht arbeiten. Du kannst auch in deinem Beruf nicht arbeiten. Genau, das ist das Problem. Und bist angewiesen auf, von was lebst du? Lebst du mit deinem Vater noch zusammen? Nein, ich bin mit 18 ausgezogen in meinem zweiten Lehrjahr. Da ging das ja noch. Ja, und hast jetzt eine eigene Wohnung? Genau, ich habe eine eigene Wohnung. Und von was lebst du? Ich lebe von Unterhalt und von Arbeitslosengeld 1 momentan. Ja, das heißt, wie viel hast du da im Monat? Oh, das sind vielleicht 700 Euro. Und ich bin ja jetzt auf der Suche. Ich wollte ja direkt nach der Ausbildung Fachabitur machen. Ja. Hab BAföG beantragt und da hatte ich auch noch ein bisschen Erspartes gehabt. Und habe ich 2 Monate Schule gemacht. Dann kam der Antrag abgelehnt. Und dann habe ich das Arbeiten nebenbei angefangen, wochenendmäßig. Es lief. Und dann hatte ich mehrere größere Anschaffungen. Waschmaschine kaputt, Kühlschrank kaputt. Und dann hat es finanziell nicht mehr geklappt. Da musste ich aufhören damit. Und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen, habe dann gesagt, wie schaut's aus? Umschulung, Ausbildung, Förderung, Führerschein und so weiter. Nein, das machen wir nicht. Sie haben einen Beruf erlernt und die haben quasi die Krankheit bzw. die Erkrankung nicht anerkannt. Aber da gibt's doch wahrscheinlich ärztliche Gutachten, oder? Ja, die gibt es. Und es wird immer drauf rumgehackt, dann müssen sie sich halt einen Betrieb suchen, in dem sie sowas nicht machen, es gibt momentan so viele, es gibt 150 Betriebe hier und das haben alle auszubilden, da ist man ja quasi nicht mehr gefragt als Das heißt, das Arbeitsamt erkennt das nicht wirklich an und die sind nicht willens, dich umschulen zu lassen, obwohl du es willst. Nein, sind sie nicht. Und auch wieder ein Ding. Momentan, ich habe mir jetzt eine Chance auf eine 2. Ausbildung, 2 Jahre, Radio- und Fernsehtechniker, eigentlich ein ausgestorbener Beruf. Würde ich historische Geräte restaurieren und sowas, aber dafür brauche ich den Führerschein. Und ich habe mir jetzt privat Geld geliehen, so gut wie es ging, und bin halt da dran, den zu machen. Ach so. Und aber ich höre auf jeden Fall raus, Michael, du bist in einer schwierigen Situation schon eine ganze Weile, genau. Aber du ackerst und agierst. Ja, ich will sehen, dass es weitergeht. Ja. Und das ist auch, Hut ab, das finde ich gut, dass du das machst. Und ich bin auch sicher, wenn man so eine Einstellung hat, jetzt in deinem Alter vor allen Dingen auch, dass du das auch schaffen wirst, wenn es vielleicht auch noch 1-2 Jahre dauert oder 3 vielleicht, aber dass du irgendwann dann wirklich Boden unter die Füße kriegst. Ja, danke, Domian. Ich bin halt gerade am Sehen, ich weiß nicht, wie viele Fahrstunden ich noch brauche, ob ich das finanziell schaffe. Das Arbeitsamt gibt mir ja quasi kein Geld, ich muss es bis Ende des Monats schaffen, dann habe ich den Job. Und wenn nicht, mein neuer Chef wäre eventuell sogar bereit, mir da was zu sponsern, aber das will ich gar nicht. Ich will es eigentlich aus eigenen Füßen schaffen, aus eigener Kraft. Ja, eine gute Einstellung. Wie ist das jetzt, Michael, du hast gerade gesagt, bis 14 warst du im so guten Mittelstand, ihr hattet alles, war so alles da. Wenn du das jetzt vergleichst mit den Jahren, die danach kommen, was für eine Emotion kommt dann in dir hoch, wenn du das beides so vergleichst, dass du erst so gelebt hast und jetzt so leben musst? Es war Wut, Trauer und gleich und man hat sich halt geärgert. Es war halt, vorher war halt alles da, man hatte alles gehabt, man hat sich keine Gedanken drüber gemacht. Und dann, wenn man das auf einmal nicht mehr hat, da denkt man nach, kauft man sich das nicht, dann braucht man wieder was zu essen oder man braucht Kleidung und so weiter und man konnte sich ja auch nicht das Teuerste kaufen. Das war dann in der Schule auch noch schwierig, da war immer auf mir rumgehackt worden, du hast jetzt das neueste Handy oder die neuesten Klamotten. Ja, ja, genau, genau. Und ich war da immer drüber gestanden, ich war wieder durch der Außenseiter. Ich bin immer drüber gestanden, aber es war halt doof. Man ist halt da am Rande und kann nichts machen. Ja. Aber wie gesagt, du hast es in der Hand, das Ruder rumzureißen, wenn es auch alles sehr schwierig ist und sehr kräftezehrend. Also zur Zeit ist es in Arbeit und ich fand es damals mit meiner Mutter halt schlimm. Ja, die hat ihren alten Schulfreund wieder kennengelernt und da war der halt wichtiger als wir beide und dann hat sie gesagt, ja raus. Mit dem Geld und... Aber ich sag dir, Michael, wenn du das schaffst und ich habe keine Zweifel daran, dass du es schaffen wirst, dann wirst du in den nächsten Jahren, wenn du es geschafft hast, die Dinge noch viel mehr wertschätzen, die man sich so leistet dann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das geht mir momentan schon zu. Ja, das glaube ich. Michael, ich drücke dir wirklich die Daumen mit dem Führerschein, dass das klappt. Aber du bist ein guter Typ, das mag ich, du wirst es schaffen. Ich bin ganz sicher. Dankeschön. Und in ein paar Jahren geht's richtig bergauf. Ja, ich denke auch. Ich habe noch ein kurzes Anliegen. Ja, gerne. Und zwar, ich bin in letzter Zeit dem Kapitalismus ein bisschen kritisch gegenübergestellt, eben durch das, was ich erlebt habe. Gerade den Beruf, wo ich jetzt erlerne, Radio- und Fernsehtechniker, ist ja eigentlich ein toter Beruf. Wer bringt heute noch was zur Reparatur? Die Geräte gibt schon so günstig. Ich bestelle schon mal meinen Radio- und Fernsehtechniker, wenn dann mein Fernsehgerät oder irgendwie was kaputt ist. Ich mach das. Das ist schön. Ja. Machen leider nicht mehr viele. Ja. Und ich bin deswegen kritisch geworden, deswegen gegenüber. Und meine Einstellung zum Kapitalismus ist diese. Kapitalismus ist nicht schuld, es sind die Politiker dran schuld, was draus gemacht wird. Und meiner Meinung nach wäre das Beste, ich sag mal, wenn jemand wohlsteuernd ist und quasi so viel Geld hat, dass er es nicht mehr benutzen kann, dass es nur auf der Bank liegt und sich vermehrt, dass das dafür genommen wird, um kleine Unternehmen zu stützen. Und die können dann auch ihre Mitarbeiter besser bezahlen und dann können sie die Mitarbeiter auch wieder mehr kaufen. Das wird die Wirtschaft im Ganzen viel ankurbeln. Ist natürlich eine interessante Idee. Nur würde man dann ja an das Privateigentum von Menschen gehen. Und wer bestimmt, ab wann sollte man das dann einziehen? Ja, das ist ein kritischer Punkt. Ich würde auf jeden Fall ab dem Punkt sagen, wo man so viel Geld hat, dass man es nicht mehr weiß, wie man es einsetzen soll, sinnvoll. Ja. Das wäre meine Meinung dazu. Ich glaube, da werden die meisten dir recht geben. Das Schwierige ist nur, das wird niemals juristisch möglich sein, so etwas umzusetzen. Ja, leider. Ne, weil wie will man es machen? Nach welchen Kriterien soll man das bewerten? Und Eigentum ist nun mal dein Eigentum, auch wenn es viel ist, was du gar nicht brauchst. Es ist halt so ein Grundgedanke von mir. Ich weiß, dass es eigentlich nicht möglich sein wird in unserer Gesellschaft, aber es wäre ein interessanter Gedanke, weil die Kluft ist, ich sag, das Vermögen ist bei 2% der Menschen, das Ganze. Das ist das Schlimme. Wenn du so auch kritische Gedanken hast, wohin tendierst du denn so politisch? In welche Richtung? Ist das eher eine linke Richtung? Oh, das ist schwierig. Ja, mehr links. Also ich bin aber auch mehr, sage ich, pro Deutschland. Ich sag mal, erstmal mehr für die eigenen Menschen tun, bevor man neu ins Land reinholt. Also ich bin gespalten in die Richtung. Ja. Und ich sag, man muss den eigenen Menschen helfen und gerade das Hartz IV ist schlimm. Es wird über 2 Euro im Monat diskutiert. Wenn man sich überlegt, was das Diskutieren an Geld verschlingt, das ist schlimm. Michael, also das ist ein großes Thema und vielleicht können wir das morgen auch noch ein bisschen fortführen. Es gab ja jetzt vorige Woche auch die schlimmen Krawalle in Frankfurt vor der EZB, anlässlich der Einweihung der EZB, wo sehr viele Kapitalismuskritiker waren, Schlimmes angerichtet haben, finde ich nach wie vor, ganz Schlimmes angerichtet haben, weil da haben sie ihre Idee nicht gut getan. Aber vielleicht können wir morgen oder übermorgen dann auch nochmal mit jemandem sprechen. Michael, danke für deinen Anruf und dir persönlich wünsche ich alles Gute. Okay, danke. Ich bedanke mich bei dir. Ich würde mich freuen, wenn du dich nochmal melden würdest. Ja, okay, das machen wir. Okay, tschüss, ciao. Mach's gut. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Volker Thake. Morgen sind wir wieder da und übermorgen auch. Und dann sind wir 2 Wochen in der Osterpause. Aber morgen, wie immer, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Freithemennacht um 1 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ihr könnt mailen domian@wdr.de oder ihr könnt dann auch ab 0 Uhr wie immer anrufen, 0800 220 5050. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye.